1. Als ich ernüht aufblickt, erblickt ich ein fliegen Schriftroll. 2. Auf die Frage des Engels, was ich sei, antwortet ich, dass ich ein fliegen Schriftroll von 20 Ellen Lange und 10 Ellen Breit wahrnehme. 3. Daraufhin erklärt mir, dass dies der Fluch sei, der über das gesamte Land hereinbricht, denn jeder Dieb und jeder, der falsch schwört, wird aufgrund dieses Fluches aus dem Land entfernt. 4. Der Herr der Hirscheren wirken dit, erhebe diesen Fluch ausgesandt, damit in die Hauser der Dieb und der, die bei seinem Namen falsch schworen, eindringt, sich dort festsetzt und dies Hauser mitsamt ihrer Bausubstanz vollstand existort. 5. Anschließend trat der Engel, der mit mir sprach, na und forderte mich auf, ernüht aufzublicken und zu beobachten, was nun erscheinen word. 6. Auf mein Frage, was dies ici, erklärt es handle sich mein Efigifas, das herverkommt, und fügte hinzu, dass es die should der Menschen im gesamten Land repräsentier. 7. Plötzlich hob sich ein Run Blayplat und ich sah ein Frau, die in diesem Efigifas saß. 8. Der Engel identifiziert die Frau als die Bossheit, stias sie zurück in das Efigifas und verschloss dessen offnung wieder mit der Blayplat. 9. Als ich danach ernüht aufblickt, erschienen plötzlich zwei Frauen, deren Flügel, anlich denen von Storchen, vom Wind getragen werden, und sie hoben das Efigifas zwischen Himmel und der Empire. 10. Ich fragte den Engel, der mit mir sprach, wohin sie das Efigifas brachten. 11. Er antwortet, dass sie es in das Land sinir bringen werden, dort ein dauerhafte Stadt für es zu errichten, sobald dies vorbereitet sie, werden sie es in seinem Vorgesehenen Platz abstellen.